Sky. Ich hab einen Club mit der Paddel in der Hand und mach sie drunk. Ich hab einen Club mit der Paddel in der Hand und mach sie drunk. Ich komm in den Club mit der Paddel in der Hand und mach sie drunk. Ich komm in den Club mit der Paddel in der Hand und mach sie drunk. Wenn ich in den Club komm und eine nice Bitch seh, reich ich ihr den Vodka ein und noch ein Sip-Guy. Von dem Gruß wird die Lose Weed, macht uns crazy. Könnte noch mehr Money haben, doch ich bin so lazy. Smoke mir dieses Lazy, hab so lange Wayne Cash, Fuß und Glas, Money Pulver, Alkohol, Wine Punch. Das ist gar nix, Drugs sind meine Medizin. Du bist geil, denn du schluckst mich die Tonnen ziehen. Wir sind drauf, doch wir gehen nicht drauf. First Goose, leider dick in ihren Mouth. Fuß und Surf, Tuning ist ein Weltstar. Reich hier einen Drink, das ist kein Gruß, sondern sein Tag. Bleib mit mir ein Taxi, bleib in die Hotel-Suite. Du willst wissen, weil damit ich Brain im Hotel krieg. Sie sagt, Sex, wenn ich von dir ein Autogramm gette. Mein Penis ist so lang, geht und dann denkt, das ist eine Tankstelle. Ich bin in den Club mit der Bubble in der Hand und mach sie drunk. Ich komm in den Club mit der Bottle in der Hand und mach sie drunk. Ich komm in den Club mit der Bottle in der Hand und mach sie drunk. Ich komm in den Club mit der Bottle in der Hand und mach sie drunk. Auch unter der Woche geh ich feiern mit den Drugs. Pack mir eine Mali und dann fick ich ein paar Slugs. Nenn mich YOLOKAL, weil ich wieder YOLOKAL. Du bist ein YOLOKAL, ich mach dich zum Tau-Lokal. Tits out, legs open. Der Boss hat gesprochen, also fang an zu bauen. Und wenn es Stress gibt, hab ich meine Boys da. Wir sind auf den Straßen, so wie Häuser. Gucci Gürtel, Gucci Leder, also Spaß. Ey und alle meine Boys, wir sind krasse Stars. Ey, jetzt wieder Sparrows und Maredo. Let go, ich will den Cashflow und die Sluts bangen. Komm, können wir im neuen Masi abhängen. Ich hab in den Club mit der Bottle in der Hand und mach sie drunk. Ich komm in den Club mit der Bottle in der Hand und mach sie drunk. Ich komm in den Club mit der Bottle in der Hand und mach sie drunk. Ich komm in den Club mit der Bottle in der Hand und mach sie drunk.